Laut der südkoreanischen Medien begannen die US-amerikanischen und die südkoreanischen Streitkräfte am 25. April die gemeinsame Seeübung gegen die Demokratische Volksrepublik Korea auf Gewässern um die koreanische Halbinsel. Der ISIS-Zerstörer Meyer des amerikanischen Angriffsverbandes um den atomgetriebenen Flugzeugträger Carl Vinson führt ab dem koreanischen Westmeer mit einem südkoreanischen Zerstörer eine Scharfschützenübung, begleitet mit dem taktischen Manövrieren und Geschützfeuer vom Schiff aus durch. Zur gleichen Zeit hat das Atom-U-Boot Misgan des gleichen amerikanischen Angriffsverbandes, das in den südkoreanischen Hafen Busan eingelaufen ist, vor, einzeln die Schießübung gegen ein Bodenziel der TVRK zu machen. Der atomgetriebene Flugzeugträger Carl Vinson, der mit ferngelenkten Raketen bestückte Kreuzer Rick Chamberlain und der ISIS-Zerstörer Michael Mopi, werden von 26. bis zum 27. April auf dem koreanischen Ostmeer mit der südkoreanischen Marine die intensive Kooperationsübung mit Manövrieren und Aufspürung, Verfolgung und Abschießung der Raketen entfalten. Zuvor hielt Carl Vinson zwei Tage lang vom 23. April auf dem Meer in der Nähe von Philippinen mit den Kriegsschiffen der japanischen Selbstverteidigungsmarine eine taktische und eine Funkübung gegen die TVRK ab.